Es ist genau 9 Uhr. Im Tetrapack, Schaumwein in der Dose, Exportbier in Plastikflasche, Kacke in der Hose. Bin ich der Einzige, der das irgendwie verstört? Oder merkt nur sonst niemand, dass das da nicht reingehört? War das schon immer so? Ich glaube nicht. Langsam beginne ich zu begreifen, was heißt, die Zeiten ändern sich. Man wird nicht jünger, man wird älter. Und bevor man sich versieht, ist einem die Zeit ein Schritt voraus. Und man blickt nicht mehr, was geschieht. Hackt im Kühlschrank, Zigo in der Jury bei Bob, das vergönnt, das wird mir zu krank. Bin ich der Einzige, der das irgendwie verstört? Oder merkt nur sonst niemand, dass der da nicht reingehört? War das schon immer so? Ich glaube nicht. Langsam beginne ich zu begreifen, was heißt, die Zeiten ändern sich. Man wird nicht jünger, man wird älter. Und bevor man sich versieht, ist einem die Zeit ein Schritt voraus. Und man